Kapitel 12. Drama um den Elbtower. Ein Musterbeispiel für das fatale Zusammenspiel von Geldgebern und Politik. Das Schreiben, das große Bauentwickler Anfang März 2024 in ihrer Post fanden, spart nicht mit Superlativen. Das angebotene Bauprojekt sei ein Once-in-a-Lifetime-Development. Überdies The Crowning Glory of Hafen City. 245 Meter Leidenschaft. Auf 14 Hochglanzseiten des Investment-Teasers greift der frühere Immobilienmakler CBRE tief in die Metaphernschublade seiner Profession. Kleiner Haken, bei dem Projekt handelt es sich um den Elbtower, der, da haben die wortstarken Makler eindeutig recht, dringend einen Restart benötigt. Denn statt einer umwerfenden Aussicht bietet das Gebäude Gerippe am Rande der Hamburger Hafen City ein Bild des Jammers. Die Baustelle ist im Frühjahr 2024 tot wie ein aufgelassener Friedhof und steht seit Oktober vergangenen Jahres still. Im Januar meldete die Projektgesellschaft Elbtower Immobilien GmbH und Co. KG Insolvenz an, die zur Signa-Gruppe von René Benko gehört. Das Drama um den Elbtower ist mehr als ein gescheitertes Immobilienprojekt. Es kann als ein Musterbeispiel dienen für das Zusammenspiel von Signa-Management und führenden Politikern, ihre Fehlkalkulationen und den Größenwahn aller Beteiligten. Der Ort der Handlung ist Hamburgs Hafen City. Ein neuer Stadtteil, der direkt zwischen Elbe und historischer Speicherstadt liegt und der das ehemalige Hafengebiet zum Tummelplatz von Investoren gemacht hat. Seit 2003 drehen sich die Baukräne wie Glücksräder. Man schmückt sich gerne mit Superlativen. Europas größte Baustelle, das neue Hamburg, weltweit das größte Stadtentwicklungsprojekt der Neuzeit. Vieles ist gelungen, manches harrt noch der Erfüllung. Der Elbtower sollte der krönende Abschluss werden, das Eingangstor zur stolzen Hansestadt. Maßgeblich voran trieb das Projekt der ehemalige Chef der Hafen City, Jürgen Bruns Behrentelg, ein Immobilienökonom mit Biologie- und Geographiestudium, der in der Vergangenheit für Konzerne an großen Bauvorhaben gearbeitet hat, etwa dem Sony Center und dem Hauptbahnhof in Berlin. Seit 2003 stand er der Geschäftsführung der Hafen City GmbH vor. Zusammen mit dem Oberbaudirektor seiner Zeit, Jörn Walter, und später dessen Nachfolger Franz Josef Höhing, träumt er von einem markanten Hochhaus mit Büros, Aussichtsplattform und öffentlicher Nutzung. Im März 2017 trifft die internationale Immobilienszene in Cannes zusammen. Auf der MIPIM, einer der weltgrößten Messen ihrer Art, präsentiert Bruns Behrentelg das Elbtower-Projekt. Jedes Jahr lag auch Benko dort mit seiner Yacht Roma im Hafen, um Geldgeber zu gewinnen und neue Geschäftschancen auszumachen. In der Branche herrscht Sonderkonjunktur. Niedrige Zinsen treiben die Nachfrage. Deutschland befindet sich im Betonkaufrausch. Die Preise für Neubauten und Bestandsimmobilien schießen durch die Decke. Einen Monat nach dem Auftritt an der französischen Riviera stellt Hamburgs Hafen City Gesellschaft eine Grundstücksangebotsunterlage online. Wer den Elbtower realisieren will, kann sich nun für das Grundstück bewerben. Um ein Desaster wie bei dem Konzerthaus der Elbphilharmonie zu vermeiden, sucht die Stadt einen privaten Investor. Zu tief sitzt der Elfi-Schmerz. Dreimal länger als geplant brauchte es, um das Konzerthaus zu realisieren. Mit 866 Millionen Euro kostete es den Steuerzahler mehr als 11-mal so viel wie ursprünglich veranschlagt. Es gibt gleich mehrere Interessenten für den Elbtower, etwa die Gerch Group aus Düsseldorf oder Tishman Speyer aus Hamburg. Alle Bewerber fahren mit der Champions League der Architekten auf. Der Stadt liegen Entwürfe vor von Zaha Hadid, Hadi Teherani oder Studio Liebeskind. Das Rennen macht die Signa. In der Hohen Bleiche, unfern Hamburgs Flaniermeile Jungfernstieg, unterzeichnet am 6. Februar 2018 Jürgen Bruns Behrentelg für die Hafen City GmbH zusammen mit einem Manager der Signa den Grundstückskaufvertrag für den Elbtower. Man trifft sich in den Räumlichkeiten der Rechtsanwälte von Freshfields Bruckhaus Dehringer, einer der großen Anwaltskanzleien. Die Juristen beraten die Stadt beim Grundstücksverkauf, maßgeblich vertreten durch Johannes Conradi. 187 Seiten umfasst das Papier, in dem Signa zusagt, jederzeit sicherzustellen, dass ihnen die für die Bezahlung des Kaufpreises sowie die Erfüllung der Planungs- und Bauverpflichtung erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stehen. Die Finanzierung des Bauvorhabens und seine Entwicklung werden dabei über Eigenkapital und Fremdkapital dargestellt. Ein Passus von mehreren, die später relevant werden sollten.